Schuldenbremsen und Sanktionsregime. Schon kurz nach Unterzeichnung des Maastricht-Vertrages waren in Deutschland Zweifel wach geworden, ob der im Vertrag vorgesehene umständliche und wenig bedrohliche Sanktionsmechanismus wirklich ausreichte, um alle Mitgliedsländer zu solider Haushaltsführung zu veranlassen. Auch ich hatte damals Skepsis geäußert. 1996 führte dann die wachsende öffentliche Kritik zu einer Nachbesserung mit automatischen Sanktionen, falls die Defizitgrenze von 3% überschritten wird. Ehe diese Regel zur Anwendung kommen konnte, wurde sie 2002-2003 unter Führung von Frankreich und Deutschland einvernehmlich entschärft. In der europäischen Diskussion läuft die Schuldenregel unter der euphemistischen Überschrift Stabilitäts- und Wachstumspakt. Auch die freundliche Verpackung änderte aber nichts daran, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt nicht hält, was man sich von ihm versprochen hat. Darin sind sich die Kommission, die EZB und die Bundesregierung einig. Seit Unterzeichnung des Maastricht-Vertrages gleicht die Diskussion um die Durchsetzung verbindlicher Schuldengrenzen einer Echternacher Springprozession. Deren letzte Stufe ist mit dem vom Europäischen Gipfel am 31. Januar 2012 beschlossenen zwischenstaatlichen Vertrag erreicht worden. Vergleiche Kapitel 4. Ob die dort vorgesehene gesetzliche Einführung einer Schuldenbremse nach deutschem Muster in das nationale Recht aller Länder wirklich zu einer nachhaltigen Verringerung der Neuverschuldung führt, bleibt abzuwarten. Die Erfahrungen über 20 Jahre seit der Unterzeichnung des Maastricht-Vertrages halten zur Skepsis an. Auch trifft die Fixierung auf die Staatsverschuldung den Kern der Probleme in der Währungsunion nur teilweise. Die Staatsverschuldung von Ländern mit Leistungsbilanzüberschüssen, wie etwa Deutschland, Niederlande oder Finnland, ist im Hinblick auf das Funktionieren der Währungsunion völlig unproblematisch. Im Gegenteil, wenn die Neuverschuldung dieser Länder sinkt, haben sie ceteris paribus eher noch höhere Leistungsbilanzüberschüsse, was die Lage für die Euro-Länder mit Leistungsbilanzdefiziten nicht einfacher macht. Krisenländer wie Spanien oder Irland hatten gemessen an der Schuldenregel über viele Jahre vorbildliche Haushalte. Wäre der zwischenstaatliche Vertrag bereits mit Beginn der Währungsunion in Kraft getreten, so hätte die EU-Kommission bei der Haushaltsüberwachung bis 2008 nur feststellen können, dass beide Länder sich vorbildlich verhalten. Nicht diese beiden Länder, sondern Deutschland wäre mit Sanktionen belegt worden. Gleichwohl, wenn der zwischenstaatliche Vertrag dazu führt, dass die Neigung zur Staatsverschuldung in allen Euro-Ländern sinkt, so erfüllt er eine nützliche Funktion. Länder allerdings, die nicht können oder wollen, werden seine Vorgaben immer irgendwie unterlaufen und sich nach vielen Jahren in Ruhe vom Europäischen Gerichtshof verurteilen lassen. François Hollande unterstützte im französischen Präsidentschaftswahlkampf zwar den permanenten Rettungsfonds ESM, lehnte aber den auf Austerität gerichteten Fiskalpakt klar ab. Erst im Februar 2012 hat die Kommission das erste Mal überhaupt eine Sanktion wegen der ständigen Überschreitung der Maastricht-Grenze von 3% für das Staatsdefizit ergriffen. Es traf Ungarn, das diese Grenze in jedem Jahr seit seinem EU-Beitritt zum Jahre 2004 überschritten hatte. Als Sanktion wurden für das Jahr 2013 vorgesehene Fördermittel aus dem EU-Kohäsionsfonds im Umfang von 0,5% des BIP zunächst gesperrt. So schön es wäre, wenn verbindliche Haushaltsvorgaben funktionieren, so können sie doch niemals die Rolle eines strikten No-Bail-Out-Prinzips ersetzen. Für eine künftige politische Union Europas wird immer gerne das Beispiel der USA angeführt. Dort geht man aber in der Finanzverfassung ganz andere Wege. Der Zentralstaat hat keine Verantwortung für die Haushalte der Länder und Gemeinden. Bei diesen liegen immerhin rund 40% der gesamtstaatlichen Ausgaben. Sie haben das Risiko von Insolvenz und das geschieht auch immer wieder. Während aber in Europa Regierungschefs wegen des kleinen Griechenland von Krisensitzung zu Krisensitzung eilen, steht zu vermuten, dass der amerikanische Präsident Obama wegen der Dauerfinanzkrise in Kalifornien noch keine Nacht unruhig geschlafen hat. Die Finanzlage in Kalifornien gehört nämlich schlichtweg nicht zu den Verantwortlichkeiten der amerikanischen Bundesregierung, aber auch im Senat oder im Repräsentantenhaus beunruhigt sie niemand. Ich halte die im Euroraum immer weiter um sich greifende Vermischung von finanziellen Risiken und finanzieller Verantwortung für eine Entwicklung, die die Währungsunion nicht stärkt, sondern auf längere Sicht destabilisiert. Im Jahre 1996 hatte ich geschrieben, die Mitgliedsländer der Währungsunion werden, umso eher ihrem unterschiedlich ausgeprägten Hang zu nationaler Defizitwirtschaft nachgeben, je mehr sie auf eine am Ende nachgiebige Geldpolitik hoffen können, je mehr ihre Einnahmen und Ausgaben durch EU-Vorschriften beeinflusst und sie insoweit der Selbstverantwortung entzogen sind, je mehr sie auf Hilfen unmittelbar durch die EU oder durch ein zwischenstaatliches Finanzausgleichssystem in der EU hoffen können. 16 Jahre später ist diese Einschätzung unverändert aktuell. Positiv finde ich es dagegen, dass die Nationalstaaten hinsichtlich ihrer Haushaltspolitik unter verstärkten Erklärungs- und Rechtfertigungszwang gestellt werden, indem sie ihre Haushaltseckwerte der EU-Kommission zur Stellungnahme vorlegen und unter verstärkte Beobachtung gestellt werden, wenn sie die Schuldenregel des Stabilitäts- und Wachstumsprogramms verletzt haben.